In den letzten Monaten seines Lebens musste der renommierte Archäologe noch mit ansehen, wie die Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat sein Lebenswerk bedrohten. 50 Jahre lang leitete Khaled el-Assad die antiken Sammlungen der Oasenstadt Palmyra. Seit 13 Jahren befand er sich im Ruhestand. Die antiken Stätten ließen ihn aber auch dann nicht los. Noch bis zum April veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite Informationen zu Palmyra. Kurz darauf, im Mai, gelang es den IS-Dschihadisten dann, den syrischen Ort Tadmur zu erobern, zu dem das historische Palmyra heute gehört. Man werde die antiken Stätten bewahren und, so Gott will, nicht zerstören, erklärte einer der IS-Kommandeure damals. Für die Statuen und für andere Objekte, die früher womöglich angebetet wurden, gelte dies allerdings nicht. Die werde man pulverisieren. Dass heutzutage niemand mehr Jahrtausende alte Statuen anbetet, spielt für Fanatiker wie die vom IS keine Rolle. Auch das wissenschaftliche Interesse an Altertümern ist für sie schon Blasphemie. Dieser Ansatz wurde nun offenbar dem Archäologen Khaled el-Assad zum Verhängnis. Vor circa einem Monat wurde er von IS-Extremisten gefangen genommen. Am Dienstagabend sollen sie den 82-Jährigen öffentlich enthauptet haben, vor Dutzenden von Zuschauern. Sein Leichnam wurde auf dem Mittelstreifen einer Straße an einen Laternenmast gebunden. Das zeigt ein vom IS im Internet verbreitetes Foto. Die Extremisten werfen Khaled el-Assad vor, dass es sich bei seiner Beschäftigung mit antiken Kulturgütern um Götzendienst gehandelt habe. Außerdem behaupten sie, er habe für das Assad-Regime gearbeitet. Wie viele von den antiken Schätzen in Palmyra inzwischen von Dschihadisten zerstört wurden, darüber gibt es kaum nachprüfbare Informationen. Mehrere Mausoleen und Skulpturen sollen zertrümmert worden sein. Mamoun Abdelkarim, der Chef der syrischen Altertümerbehörde in Damaskus, behauptet, dass die meisten transportablen Kunstschätze inzwischen in Sicherheit gebracht wurden. 99% aller Objekte, die in den Museen des Landes beheimatet waren, werden inzwischen an sicheren Orten aufbewahrt. Sobald die Stücke aus den syrischen Provinzen zu uns gelangen, werden sie archiviert, fotografiert, erneut verpackt und dann sachgemäß gelagert. Das syrische Kulturerbe befinde sich in großer Gefahr. Kriminelle wollten die antiken Stätten plündern, um die erbeuteten Stücke auf dem Schwarzmarkt an eine global agierende Mafia zu verkaufen. Gleichzeitig habe man aber auch Kunstschätze abtransportieren können, bevor sie von IS-Extremisten zerstört wurden.